Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Freitagnacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, das ist unsere Telefonnummer. Nee, hier. So, das ist unsere Telefonnummer. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mit wem fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit Benjamin an und der ist 24. Ja, hallo. Hallo Benjamin. Ja, also. Um was geht's bei dir? Ja, mein Thema hat noch so ein bisschen mit dem von gestern, dieser Themennacht zu tun. Vorgestern, Essgewohnheiten. Vorgestern, ja, ja. Genau. Und zwar ist mein Ding, dass ich sehr gerne und später vielleicht auch mit einer Partnerin sehr gerne zunehmen würde, also an Gewicht zunehmen würde, dick werden will. Oh, alle Leute wollen abnehmen und du willst zunehmen? Ja, genau. Wie viel wiegst du denn im Moment? Im Moment knapp 120 Kilo. Oh, ja, das ist ja schon ein guter Brocken. Ja, das stimmt. Bei welcher Körpergröße? 1,70 Meter. Ja? Ja. Das ist auch nicht so der größte Mann? Nee, da ist das schon ein bisschen was. 120, ne? Sagst ja, du? Genau. Ja. Und die Partnerin, wie wiegt die? Ich habe keine Partnerin. Also ich hätte sehr gerne eine, mit der ich das praktizieren würde. Ach so. Ja, genau. Ach so. Ja. Warum willst du zunehmen? Ja, das ist so eine Frage. Also ich finde es zum einen körperlich, also ästhetisch irgendwie anziehend. Zunächst mal bei Frauen natürlich, also die Rundungen, die Kurven, wenn sich alles bewegt. Ja. Und bei mir dann selbst dann auch. Aber auch irgendwie so die Probleme, die dadurch entstehen. Also wenn man irgendwie in Situationen kommt, für die man irgendwie zu dick ist zum Beispiel. Also du findest das, worüber viele Leute klagen, also die Probleme, die mit dem Dicksein entstehen, das findest du gut? Ja. Zum Beispiel. Also vor allem Platzprobleme zum Beispiel, wenn man feststellt, man ist für irgendwas zu dick. Flieger zum Beispiel, Flugzeug. Ja, genau. Ja, das ist ein Paradebeispiel. Das findest du gut, wenn du dann in den Flieger kommst und du passt eigentlich gar nicht in den Sitz rein. Ja, genau, ja. Und hast die Hoffnung, bald noch dicker zu sein, damit du nur wirklich überhaupt nicht reinpasst. Ja, genau. Und was ist denn da toll dran? An dem Problem? Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal einfach, wahrscheinlich die Aufmerksamkeit, die man natürlich dann zwangweise bekommt. Hast du Minderwertigkeitskomplexe? Ja, schon. Also woher kommen die? Das liegt schon lange bei mir in der Erziehung und allem zurück. Also seit der Jugend schon. War ich nie mit mir zufrieden irgendwie. Also hatte da immer Selbstzweifel, diese Dinge. Ja, warst du denn immer auch schon ein dickes Kind? Nee, überhaupt nicht. Also das habe ich erst in den letzten Jahren irgendwann beschlossen, das machen zu wollen. Ach so, du warst mal rank und schlank. Ja, ja. Und hast vor ein paar Jahren beschlossen, jetzt will ich fett werden. Ja, genau. Dick werden, Entschuldigung. Ja, jetzt will ich dick werden. Ja. Also ich habe festgestellt, dass mir das bei anderen Personen gefällt. Ja. Hauptsächlich natürlich bei Frauen. Auch einen sexuellen Reiz, ja, vermutlich. Ja, genau. Gibt es eine Grenze nach oben? Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich bis zu dem Gewicht oder so weitermachen werde. Ja, ich meine auch so, was du ästhetisch findest oder schön oder attraktiv findest bei einer Frau. Fast nicht, also nee. Also je dickleibiger, desto interessanter für dich. Nein, das würde ich auch nicht sagen. Also es kommt auch darauf an, wie es verhält. Also es muss ein schönes Gesicht natürlich, gehört noch dazu, dass es so ein Gesamtbild, ein stimmiges Gesamtbild irgendwie ergibt. Also okay, aber unter 100 Kilo kommt hier keiner ins Bett. Also ich stehe nicht nur auf Dicke, das ist nicht so. Ja, aber das Liebste ist hier schon dick. Ja, ja. Das ist einfach so ein Tüpfelchen auf dem I sozusagen, wenn sie dick ist. Ja, du wolltest gerade schon das beantworten. Bis wie viel Kilo möchtest du dich dick futtern? Ja, das kann ich so nicht sagen. Also ich denke, dass vielleicht einfach irgendwann der Punkt kommt, wo ich sage, okay, jetzt sind die Probleme zu stark und sie gefallen mir nicht mehr. Gut, dann ist es wahrscheinlich natürlich zu spät, aber ich würde mich jetzt nicht bis zur Immobilität oder so dick essen wollen. Was machst denn du vom Beruf? Ich bin Student. Ja. Was studierst du? Musikwissenschaft. Ja. Ja. Probleme. Wir haben gerade darüber gesprochen mit dem Platz im Flieger. Mhm. Was ist noch ein Problem, was dich antörnt? Also auch in anderen Sachen wie im Bus, Bahn, wenn man irgendwie im Weg steht oder in die Sitze nicht passt. Also mit den Sitzen hast du es aber, ne? Ja, das ist so die Situation, wo es am ehesten, also ich finde vor allem dicke Bäuche dann durchaus anziehend. Ja. Und da ist es bei Sitzen dann eben meistens am gravierendsten. Nun gibt es ja immer wieder die Vorfälle, das erzählen die Leute mir hier, ich habe es auch schon draußen so im Alltag erlebt, dass man blöde Sprüche über dicke Leute macht. Ja. Das hast du sicher auch schon erlebt. Ja, ja, klar, ständig. Ja. Das findest du gut? Bedingt, also mir geht es teilweise schon auch auf die Nerven, wenn ich von einigen Leuten ständig zu hören bekomme, oh, du musst doch mal abnehmen und du bist doch zu dick. Das finde ich dann so ein bisschen nervtötend. Okay, aber wenn dich jemand so richtig, unter der Gürtellinie anschimpft, du Fette, ja. Man kann sich das ja schon denken, was dann kommt. Das habe ich bisher eigentlich nicht erlebt in der Form. Also würde dir das gefallen? Ich denke schon, ja. Ah. Ja. Also geht das so Richtung in Sadomaso, ne? Vielleicht, ja. Das kann gut sein, ja. Ja. Denn jeder normale Mensch, der das jetzt hört, denkt natürlich erstmal, hat ja nur alle Tassen im Schrank. Ja. Du ruinierst dir deine Gesundheit damit? Das ist klar, ja. Das ist dir klar, ne? Das ist mir klar. Du entsprichst nicht dem gängigen Schönheitsideal. Okay, das muss man ja auch nicht immer. Nee, klar. Aber das wichtigste Argument ist ja schon die Gesundheit. Das stimmt, ja, das ist mir natürlich auch bewusst. Also. Aber das kannst du doch nicht so einfach wegwischen. Ja, ich glaube, dazu liegt mir einfach sehr wenig an meiner Gesundheit. Also. Warum? Möchtest du nicht alt werden und gesund dabei bleiben? Also ich sag mir teilweise, da lebe ich lieber, dass ich 50 Jahre gesund, also nicht gesund, aber so, dass es mir gefällt und ich kann meine Freuden und meine Genüsse ausleben, anstatt... Also lieber 40 Jahre ganz dick, oder so, als denn 80 Jahre rank und schlank? Ja, zum Beispiel. Das ist ja absurd. Ja. Wobei ich nicht glaube, dass ich so weit treiben würde, aber das weiß ich natürlich nicht. Also. Das ist eine Form von Fetisch, kann das sein? Ja, ja. Also es ist auch gar nicht mal so unverbreitet. Also ich bin jetzt nicht der Einzige auf der Welt. Hab ich noch nie gehört. Mhm. Was ich schon mal gehört habe, auch das ist ja auch unfassbar, ja, dass Menschen die Sehnsucht haben, amputiert zu werden. Das habe ich auch schon gehört, ja. Ja. Das ist wirklich bewiesen, das gibt es als psychisches Phänomen oder als Krankheitsbild sogar. Ja. Könnte ich das im weitesten Sinne bei dir auch so einordnen? Also sowas würde mich jetzt überhaupt nicht... Nein, das natürlich nicht. Aber das ist ja auch eine Form der ich sag's mal im weitesten Sinne des Wortes, wenn man das bewusst macht, auch der Selbstverstümmelung, was du da tust. Ja, doch, im Grunde schon. Also nur, dass es ich mir natürlich dann doch irgendwie auch gefalle. Also ich mache es nicht deswegen, um mir nicht zu gefallen, sondern... Ja. Weil wenn ich mich so anschaue, finde ich das eigentlich ganz schön dick zu sein. Findest du, dass das alles so für dich in Ordnung ist oder glaubst du, dass du in psychologische Behandlung gehörst? Also ich halte es für mich in Ordnung, deshalb, weil ich glaube, dass ich da mit Gegenargumenten oder sowas nicht viel auszurichten wäre. Also, ja, glaube ich auch, mit Argumenten nicht. Ja. Interessant finde ich ja letztendlich bei all diesen Sachen, ja, was ist die Ursache? Ja. Kann man die Ursache verstehen? Mhm. Und wenn man die Ursache verstanden hat, die kann man nicht in einem 5-Minuten-Gespräch lösen. Ja, okay. Wenn man die Ursache verstanden hat, löst sich das Ganze vielleicht in Luft auf? Mhm. So, jetzt im Moment denke ich natürlich, dass ich das gar nicht auflösen will. Also das ist halt... Das ist wichtig. Darauf wollte ich hinaus. Du willst es gar nicht auflösen. Nee, also ich habe damit kein Problem. Also ich denke jetzt nicht über mich, Gott, warum denke ich so, sondern... Mhm. Ach, weißt du, letztendlich würde ich auch sagen, komm, jeder nach seiner Fasson, wenn du Bock drauf hast, dann mach es. Wenn nicht die Sorge vor der schweren Erkrankung irgendwann mal bei mir da wäre, bei dir. Sonst, wenn du halt es schön findest, dick zu sein oder sehr dick zu sein, okay, dann ist es halt auch okay. Darf dir keiner aufschwatzen. Ja, ist halt auch einfach, also ich finde es einfach interessant oder die Neugierde, wie es ist, wenn man noch dicker ist. Wie es ist, wenn ich 10 Kilo, 20 Kilo, sonst wie... Wahnsinn. Nochmal auf die Frauen zu sprechen zu kommen. Wann hattest du deine letzte Freundin? Vor 3 Jahren. Oh, das ist lange her. Ja. Das. Wie kommt das? Es ist einfach schwer, jemanden zu finden. Also ich brauche keine, also ist nicht so, dass ich nur eine Freundin habe, wenn sie irgendwie auch dick werden möchte oder dick ist. Also ich bin generell einfach ein sehr zurückhaltender und etwas unkommunikativer Mensch. Ja. Das deshalb ist das von Grundherein schon etwas schwieriger. Und aber die Sehnsucht geht schon, wenn du dir eine aussuchen könntest im Katalog, dann würdest du eine schöne Dicke nehmen. Ja, vielleicht so. Sie können auch gerne noch schlank sein, aber eben dann dick werden. Das ist auch okay. Das ist schon sehr schräg. Also, die soll, ja, dann, die soll schön gemästet werden. Mit ja, leckeren, fettigen Soßen, ja, und Pralinen, ja, und so etwas. Wobei es mir gar nicht mal so um das Essen geht. Also, es gibt in den Foren, wo ich mich rumtreibe, ja, auch Leute, denen es nur um das Essen geht, die sich vollstopfen möchten, sowas. Aber das habe ich schon so, also so verstanden gerade bei dir, dass es dir gar, ach, nicht um den Essgenuss geht, sondern einfach, ja, um das Dicksein. Genau. Aber du isst dann aber folglich auch gerne. Du zwängst es dir nicht rein, oder? Nee, also ich esse schon gerne, so ist es nicht. Was isst du denn am liebsten? Ach, das ist, also ich koche sehr gerne Pasta, chinesische Sachen. Ja. Ich bin da recht flexibel, also. Und Süßigkeiten auch? Ja, aber gar nicht mehr so viel. Also ich kenne viele, die deutlich schlanker sind und viel mehr an Süßigkeiten essen. Also ja. Ich glaube, ich habe meinen bisherigen Erfolg sozusagen eher durch Dinge wie Cola und viel Kohlenhydrate. Wenn du die Sendung vorgestern gesehen hast, ja, dann hast du auch die, ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Anruferin mitbekommen, die auch extrem viel Cola getrunken hat, ja, und dann, okay, im zarten Alter von 20 Jahren, mhm, eine schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen hat. Das habe ich gehört, ja, ja. Schreckt dich, ja, sowas nicht ab? Das, da ging es um Leben und Tod. Irgendwie, ja, klar, irgendwie schon, aber irgendwie verdränge ich das dann auch. Also bei mir ist es nicht so, dass das mir dann so immanent bewusst wird, dass ich dadurch etwas ändern kann. Vielleicht wirst du wachgerüttelt, wenn du die erste schon ernstzunehmende Erkrankung bekommst. Das kann gut sein, ja. Ja. Bisher also, sind die Probleme, also klar bin ich schon mollig, aber jetzt nicht so dick, dass ich extreme Probleme hätte. Mhm. Ja, du bist ja 24, ja. Aber die Anruferin war ja damals erst 20. Klar, ja, ja. Also Benjamin, ich finde es sehr skurril, das habe ich so noch nie gehört, muss ich sagen. Wenn ja, du auch sagst, es gibt Foren und so, aber so habe, ja, ich es noch nicht gehört. Nur findet man halt leider niemanden. Bitte? Nur ist es halt schwierig, dann wirklich jemanden direkt, ja, zu, ja, finden, zum Teilen, aber das. Ja. Also, wie gesagt, achte auf deine Gesundheit, das, ja, das ist das durchschlagende Argument, glaube ich, gegen ja, dagegen. Und wenn, ja, das, wenn du da noch Bedenken hast, dann lass dich ordentlich psychologisch oder psychoanalytisch oder wie auch immer behandeln. Mhm. Ja? Ich glaube in dem Sinne nicht. Also ich hatte sie bisher nicht und okay. Wobei sich das ändern kann, wenn eben wirklich was sehr Schlimmes oder so. Jeder ist verantwortlich für sein Leben. Ja, klar. Ja, so, da, ja, wünsche ich dir bald eine dicke Frau oder eine schöne, dünne Frau, die du ganz dick werden lässt. Genau, das wäre noch besser. Vielen Dank. Sehr lustig. Benjamin, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Eine Frau zum Mästen. Hier ist Julia. Julia ist 20. Guten Morgen, Julia. Ja, hallo. Ja, Julia. Hörst du mich? Ja, höre ich. So, das war kurios gerade, ne? Ein bisschen. Hast du sowas schon mal gehört? Nicht in der Form, nein. Nee, ich auch nicht. Aber ähnlich. Was ist denn dein Thema, Julia? Wie soll ich anfangen? Am besten frei von der Leber weg. Sag mal ein, ja, Stichwort. Ja, genau. Ja, genau. Ich mache ein Stichwort. Mhm. Und zwar geht es im Großen und Ganzen darum, dass ich mit 17 Jahren eine Abtreibung hatte, und die bitterböse bereut habe. Mhm. Ja, das ist so im Großen und Ganzen das, worum es geht. Ich war zur damaligen Zeit mit 15 ins Heim gekommen. Ja. Und habe mich dann total verliebt. Im Heim, in einen... Ja, in einen Jungen. Ja. Damals. Der so in deinem Alter war? Ja, also ja, in meinem Alter. Und ich habe mich auch nur in ihn verliebt, weil er so ganz anders war als die anderen Jungs. Mhm. Wie war er denn? Ja, also bei ihm hat man gesehen, dass er noch Manieren hatte und ein bisschen Erziehung genossen hat. Aha, und, das hat dich beeindruckt. Ja. Ja. Wenn man dann nur so Verrückte ansonsten um sich rum hat. Verstehe, dann. Verstehe. Genau. So, dann habt ihr euch verliebt ineinander. Genau. Und ja, dann lief das auch lange und irgendwann mit 17 ist dann irgendwie ein Malheur passiert. Mhm. Und ich war dann schwanger. Wart ihr denn da noch zusammen in dem Heim? Ja. Ja. Zu der Zeit eigentlich schon noch. Ja. So, ja, dann warst du schwanger. Das war natürlich wahrscheinlich in der Zeit dann für dich ein Schock. Ja, ein ziemlich großer Schock. Ja. Und ich kam auch gar nicht mit dem Gedanken klar, wie ich ihm das beibringen soll. weil er war ja auch in meinem Alter. Wie hat er denn reagiert, als du es ihm dann gesagt hast? Ja, ich habe es ihm nicht sofort gesagt, sondern, und ich wusste auch nicht wie, also habe ich einen Schwangerschaftstest gekauft und habe gesagt, so mein Freund, ich habe meine Tage nicht bekommen, wir sollten mal einen Test machen. Und habe ihn dann auf diesen Teststreifen gucken lassen und weil ich es einfach nicht rausgekriegt habe, ihm das so zu sagen. Achso, das heißt, du wusstest das schon und hast dann aber das so vorgetäuscht. Ja. Wie war denn seine Reaktion dann? Also er ist sofort aus meinem Zimmer raus damals und ist in sein Zimmer, hatte ja laut Musik an und war nicht mehr zu erreichen. Wer hat dich denn dann zu der Abtreibung gedrängt? Freilich? Ja, also es war nicht so richtig gedrängt, aber ich war halt 17. Ich kam selber überhaupt nicht mit der Situation klar. Ja. Und war total überfordert mit meinen eigenen Gedanken und Gefühlen und und halt alle haben gesagt, ja, es wäre vernünftig, du hast noch nicht viel erreicht, du bist erst 17. Also ja, das hat mir auch alles eingeleuchtet. Natürlich war ich erst 17 und natürlich... Ja. Wie haben denn die Leute da im Heim reagiert? Haben die auch gesagt, naja, besser wäre eine Abtreibung? Ja, also das waren deren Reaktionen, die ich gerade geschildert habe. Also die wichtigsten Leute, die auch so Vorbilder waren für dich, die haben gesagt, Abtreibung. Wie hat denn der Vater des Kindes nachdem man die Musik mal ausgestellt hat, sich geäußert? Ja, ein paar Tage später hat er halt gesagt, er will es nicht haben. Kann ja noch nicht mal Verantwortung für sich selbst übernehmen und Das heißt, und hat sich dann so ein bisschen da rausgezogen. Das heißt, alle Leute um dich herum haben gesagt, treib ab. Genau. Gab es einen einzigen, der gesagt hat, behalt's? Nicht wirklich. Also ich habe, meine Mutter hat mich damals mit 16 bekommen und ich wusste, dass sie wahrscheinlich nicht so großartig begeistert reagieren würde. Ah, du hattest also Kontakt mit deiner Mutter schon in der Zeit. Ja, und ich habe dann mit ihr gesprochen und sie hat mich am Telefon, weil ich gesagt habe, Mama, ich muss zu dir kommen, ich möchte mit dir mal sprechen. Und sie hat mich am Telefon so dermaßen zur Sau gemacht, dass ich geheult habe wie ein Schlosshund und aufgelegt habe und gesagt habe, ach weißt du, ich habe keinen Bock mehr zu kommen und lasst mich einfach alle in Ruhe. Ach, die hat dich zur Sau gemacht, ohne dass sie wusste, um was es geht? Ja doch, sie wusste schon, worum es geht. Ach so. Aber ich hätte das erste Mal einfach erwartet. Ich hätte nicht erwartet, dass sie mir sagt, hey, hast du toll gemacht und auf die Schulter klopft. Aber sie hätte mal sagen können. Ich hätte erwartet, dass sie für mich da ist. Einfach nur da. So, dann hast du abgetrieben. Ja. Und wie hast du dich gefühlt danach? Ich habe mich schon in dem Tag, also wir haben, die Sekretärin des Heims hat mich dorthin gefahren. Meine Mama hat vor der Tür auf mich gewartet. Mit einem ziemlich wütenden Gesicht. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und ich saß im Wartezimmer und habe immer noch geheult. Und ich wollte meine Mutter in den Arm nehmen. Und meine Mutter hat gesagt, verpiss dich, du kommst eh nur, wenn es dir schlecht geht. Eine tolle Mutter. Ja, und ich habe geheult und geheult und geheult. Und dann ist es gemacht worden. Auf dem Stuhl bin ich auch heulend eingeschlafen. Und ich hatte noch das Gefühl, nimm deine Sachen, geh hier raus, lass es sein. Jetzt bist du heute 20 Jahre alt, es sind 3 Jahre vergangen. Ja. Wie hast du das verkraftet bis heute? Gar nicht, wirklich. Weil ich nie, also ich habe mich aus Vernunft entschieden, weil alle gesagt haben, du bist zu jung und du musst noch so viel erreichen. Das hat mir auch im Endeffekt eingeleuchtet, klar, es war vernünftig. Aber vielleicht. Aber das Herz aber hat andere. Mein Herz war was ganz anderes. Und ich habe es von dem Augenblick an geliebt, wo es da war. Ich habe es geliebt, auch wenn ich morgens jeden Morgen kotzen musste. Und ich habe es geliebt, auch wenn ich auf einmal mein liebstes Deo nicht mehr riechen konnte. Weil ich einfach wusste, warum. Wie oft denkst du daran? Ziemlich oft. Ja. Und ich kenne diesen Jungen, mittlerweile ist er ja ein Mann geworden, immer noch. Wir haben mittlerweile so eine Affäre, Techtelmechtelmäßig. Ach so, also immer noch. Also ihr seid quasi immer noch zusammen oder so. Ja, wieder so. Ach so, mit Pausen dazwischen. Ja, genau. Und wie läuft das zwischen euch beiden? ja, wir haben halt nie wirklich darüber geredet. Ne? Und das hat mich auch so ein bisschen fertig gemacht, weil ich einige Sachen von ihm wissen wollte. Warum fragst du ihn denn nicht? Ich habe ihn gefragt, also vor 2 Wochen. Das war nämlich dann auch dieser Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss ich drüber reden, weil das hat mich total aus der Bahn geworfen. Ich habe irgendwann gesagt, so Junge, und jetzt setzt du dich hier hin und jetzt reden wir darüber. Mhm. Ich muss das endlich komplett mit dir klären. Verständlicherweise. Ja. Ja, und was hat er gesagt? Wir haben uns jetzt lang genug da rumgedrückt und wenn ich das Thema angeschnitten habe, hast du nur ein bisschen geantwortet und dann war vorbei. Ja. Jetzt will ich, dass wir einmal über alles reden. So, und er? Ja, und ich habe ihm dann das ungefähr so geschildert, wie ich es auch dir geschildert habe, auch mit dem Wein, auch mit dem Herzschlag, den ich noch vorher gesehen hatte auf dem Ultraschall. Und okay, erzähl auch, mir mal, wie er dann reagiert hat. Ja, also das hat mich halt total aus der Bahn geworfen. Auf einmal fing er total schlimm an zu weinen, weil ich halt gesagt habe, ich habe ihm irgendwann in den Kopf geschmissen, war dir das scheißegal, dass das ein Kind ist? Mhm. Ein wirkliches, ein richtiges Kind, kein Ding, was da eben so ist, ein schwarzer Punkt. Mhm. Und ja, er fing dann wirklich richtig an zu weinen, das habe ich bei ihm noch nie gesehen und hat gesagt, doch. Das heißt, ihm geht das auch... Und ich habe es genauso geliebt wie du. Und aber das ist doch eigentlich... Ich hatte einfach Angst. Ich so, ja, aber meinst du, ich hatte nicht Angst? Aber Julia, das ist doch eigentlich toll, dass er das auch so empfindet. Das verbindet euch doch jetzt noch viel mehr. Ja, da ist doch aber jetzt, warum hat er mir das damals nicht gesagt? Ja, dann wäre das alles nicht passiert. Julia, du warst 17, er war 17. Ihr wart im Heim, ihr wart super jung. Alle wichtigen Leute haben auf euch eingeredet, das Kind abtreiben zu lassen. Er hat sich über sowas noch nie Gedanken gemacht, du ja auch nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass man da im Nachhinein einen Vorwurf machen kann. Ich finde es rührend, dass er jetzt anfängt zu weinen und es ihm so leid tut. Das spricht eigentlich für ihn, finde ich. Es hätte ja auch sein können, dass der heute da steht und sagt, ach ja Gott, was ist, interessiert mich das? 3 Jahre her, ich gucke nach vorne. Ich finde, das spricht für ihn. Ja, irgendwo schon. Ich habe ihn auch noch nie wirklich so gesehen. Ne, also er ist eigentlich so ein typischer Mann. Mhm. Er redet nicht über Gefühle und ja, er redet auch gerne, also ungern über Probleme. Alles, was ist, muss man ihm aus der Nase ziehen. Aber umso schwerer wiegt ja sein Weinen. Umso beeindruckender ist das. Ja, es war schon, also ich habe auch sehr viel geweint ab dem Moment, wo ich gesehen habe, Reicht es dir noch nicht, dass ihr so weit geredet habt, oder machst du ihm doch nachträglich noch Vorwürfe? Nee, also wir haben es schon sehr gut geklärt. Ne? Also er hat mir auch gesagt, er war 17 und er wollte einfach, dass das jemand anders für ihn entscheidet. Ja, natürlich. Weil er einfach nicht wusste, was er machen soll. Aber dich treibt es eben heute immer noch sehr um. Das heißt, du beschäftigst dich sehr, sehr damit, obwohl du jetzt auch mit deinem Freund darüber gesprochen hast. Ja, also ich beschäftige mich sehr viel damit, deshalb, weil es einfach... Deshalb würde ich dir sehr, sehr, sehr dringend raten, dass du dir professionelle Hilfe suchst. Du trägst das jetzt 3 Jahre mit dir herum und du sprichst ja auch in einer großen Leidenschaft und mit einem großen Gefühl darüber. Das zeigt mir, wie ernst es dir ist und wie sehr du in den letzten Jahren wahrscheinlich gegrübelt hast. Sollen wir dir mal ein paar Tipps geben, welche professionelle Hilfe in dem Fall gut wäre? Ja, kann man schon mal. Ja? Ja, wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich würd's dir wirklich raten, Julia. Denn du musst ja irgendwann lernen, das auch zu verarbeiten. Du kannst ja nicht dein ganzes Leben dadurch so belastet sein. Das geht ja nicht. Deswegen muss man was tun. Also du hast schon mit deinem Freund gesprochen, das ist schon ein toller Schritt. Er ist auf dich eingegangen, du hast ja angerufen, wir haben geredet und jetzt wirst du gleich mit meiner Psychologin, mit der Magdalena sprechen und die wird dir ein paar gute Adressen an die Hand geben. Und ich rate dir, das wirklich zu machen, damit du irgendwann mit dieser Geschichte abschließen kannst. Ja. Hm? Liebe Julia, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von der Magdalena, das ist meine Diplompsychologin hier im Hintergrund, angerufen. Okay, gut. Und dir und deinem Freund wünsche ich von Herzen alles Gute. Okay, dir auch alles Gute. Könnte ich von dir auch ein Autogramm haben, Domian? Na klar, aber dann musst du meiner Psychologin deine Anschrift sagen. Ja, das ist super. Ich finde nämlich deine Sendung super. Dankeschön, freut mich, dass du sagst. Alles Liebe, okay. Und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Rosemarie, 72, guten Morgen. Guten Morgen. Rosemarie, schön, dass du da bist. Ja. So, um was geht's denn bei dir? Ach, ich bin mit meinem Seelenfrieden nicht zufrieden. Oh je, was ist los? Was ist los? Ich bin bis 2009 war ich mit meinem Mann 50 Jahre verheiratet. 50 Jahre? Ja, haben wir Goldene Hochzeit gefeiert. Mhm. Und 6 Wochen später ist er verstorben. Plötzlich? Nein, er war schwer, schwer krank. Ja. Ne? Ja, und den Tod kann ich eigentlich verkraften, weil ich eigentlich weiß, dass er jetzt nicht mehr leiden muss. Mhm. Aber was ich nicht verkraften kann, vor circa 20 Jahren eben in der Ehe, habe ich meinen Mann betrogen. Du? Ja. Mhm. Einmal? Ja, in der Kur war das. Ne? Einmal? Ja. Mhm. Und ich habe nie mit ihm darüber gesprochen, eigentlich auch mit gar keinem. Ja. Und irgendwie macht mich das kaputt oder na, ich weiß es nicht, wie ich sagen soll. Also das war so ein, was man früher so sagte, Kurschatten. Ja, genau. Ja. Ne? Wie viele Wochen ging das? Und die Zeit über da in der Kur. Ne? Ja, wie lange war die Kur? Ja, ich habe Verlängerung gekriegt und er ist wohl später gekommen. Mhm. Damals war ja noch 4 Wochen die Kur, heute ja. Ist ja nur noch 3. Ja. Und nach einer Woche ist er gekommen. Naja, dann waren da auch von der Kur aus so Tanzveranstaltungen. Ja. Wunderbar tanzen konnte. Naja, und dann hat sich das irgendwie ergeben. Also es waren so gut 2 Wochen dann, kann man sagen. Ja, ne? Ja. Länger war es nicht. Nein. Hast du danach nochmal Kontakt mit dem? Nein. Nein, überhaupt nicht. War das damals, warst du verliebt in diesen Mann oder war das so eine Affäre, so eine Liebelei? Nein, verliebt will ich nicht sagen, aber es hat mir eigentlich Spaß gemacht. War denn die Ehe schwierig mit deinem langjährigen Ehemann? Nein. Wir haben eine sehr harmonische Ehe geführt. Ich meine, natürlich will ich ihn jetzt nicht da in den Himmel heben oder sonst was. Wir hatten auch unsere Höhen und Tiefen. Ne? Ich meine, das wäre gelogen, wenn nur alles eitel Sonnenschein gewesen wäre. Ne? Na ja, gut, das ist ja auch normal. Ja. Nur auf Wolke 7 kann man ja nicht 50 Jahre leben. Das geht nicht. Nee, aber auch ein treusorgender Vater und Tochter. Ja. Kann ich mich eigentlich gar nicht beklagen. Ne? Und niemand weiß das? Nein. Eigentlich spreche ich heute das erste Mal darüber. Dann danke ich dir sehr für das Vertrauen. Ja. Dann danke ich dir sehr für das Vertrauen. Und irgendwie, ich bin jetzt mittlerweile 72 Jahre. Anderthalb Jahre bin ich jetzt allein. Mhm. Aber irgendwie komme ich, ist meine denn auch gläubig zu sein. Und irgendwann werde ich ja auch mal hier das Zeitliche segnen und ich weiß auch nicht, ob mir das mein Gott verzeihen kann. Du hast mit deinem Mann auch nicht annähernd mal über sowas gesprochen? Nein, gar nicht. Gar nicht, das war so auch nie Thema zwischen euch beiden? Nein. Aber ich weiß seine Einstellung. Ich glaube, wenn ich es ihm da gleich so gesagt hätte, ich weiß nicht, vielleicht jetzt im Alter hätte das vielleicht anders gesehen. Ja? Ist das denn für dich, ist es für dich problematischer, dieser Gedanke, seitdem dein Mann tot ist? Ja. Vorher hast du es so ein bisschen verdrängt. Ja, aber jetzt, seitdem er tot ist, mache ich mir Vorwürfe, warum habe ich nicht mit ihm gesprochen? Wir haben über alles gesprochen, über Tod auch so. Ja, und er wusste auch, dass er sehr krank ist. Mhm. Er war zwar gegen eine Patientenverfügung, aber er hat mir genau gesagt, was er alles will und Was glaubst du, was wäre das Gute daran gewesen, wenn du es ihm noch gesagt hättest? Weiß ich nicht. Ich denke auch gerade darüber nach. Aber mich macht das irgendwie, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich, mein Seelenfrieden ist irgendwie durcheinander. Weißt du, Rosemarie, als du das gerade zum ersten Mal ausgesprochen hast, ja, da habe ich sage dir das wirklich mit großer Ehrlichkeit, mit ganz tiefer Ehrlichkeit. Da habe ich so gedacht, ach, gut, dass der große Mantel des Schweigens darüber gelegt wurde. Sowas passiert jedem Menschen mal. Damit muss man den Partner gar nicht belasten und schon gar nicht im Alter, wenn er krank ist. Du hast dich völlig richtig verhalten. Ja, habe ich gerade wirklich gedacht. Vielleicht hättest du damals sofort nach der Kur es sagen können. Das wäre sicherlich eine korrekte Verhaltensweise gewesen. Ja. Aber schon nachdem einige Jahre vergangen waren, finde ich, war diese Sache auch vergangen. Du warst nicht verliebt in diesen Mann, es war eine kleine Liebelei. Du bist deinem Mann sonst treu gewesen und hast eine gute Ehe geführt und hast zum Schluss alles für deinen Mann getan. Du sagst, er war sehr krank. Ja. Ne? Dann musst du dir auch kein schlechtes Gewissen machen. Bin ich ganz sicher, bin ich ganz fest von überzeugt. Wenn du ihn jetzt jahrzehntelang heimlich betrogen hättest und ein Doppelleben geführt hättest. Nein, das habe ich nicht. So was wäre fürchterlich, da gibt es gar keine Lösung. Aber eigentlich, gestatte mir, wenn ich so salopp sage, ist das sogar eine Kleinigkeit. Ja, aber eigentlich, sag mal jetzt von meiner Sicht aus, hat mich ja das eigentlich diese ganzen 20 Jahre belastet. Ja. Ja. Und jetzt nach dem Tod halt noch eben ausgeprägt. Ja, du hättest natürlich gerne von ihm gehört, Rosemarie, es war nicht schön, aber ich vergebe dir. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja. Andererseits kann man sagen, diese Geschichte hatte ja keine Relevanz für dein Leben. Das heißt, du hast dich ja hinterher gar nicht mehr um diesen Mann gekümmert. Das heißt, es hatte auch keine Wichtigkeit. Gar nichts mehr gehört. Überhaupt nicht. Es hatte auch keine Wichtigkeit für eure Ehe. Nein. So. Dann kann man auch sagen, Gott, Was solltest du den Ehemann damit belasten und ihm schlechte Gedanken machen und schlechte Gefühle? Es war, wie es war. Es war kein Verbrechen, was du begangen hast, weiß Gott nicht. Ja, okay. Und ich kann es ja jetzt auch gar nicht ändern. Und du kannst es nicht ändern. Aber auch, sagen wir mal jetzt vom religiösen Standpunkt. Ich habe ihn ja bei der grünen Hochzeit Treue geschworen und alles. Mhm. Aber weißt du, Rosemarie, auch vom religiösen Standpunkt aus, ich argumentiere jetzt mal im christlich-religiösen Standpunkt aus, alle Menschen sind schwach und alle Menschen machen Fehler. Ja, wir sind alle Sünder, so, ja. Und es gibt auch die Vergebung in der Sünde. Ich finde deine Sünde nicht so schlimm. Ich sag's dir wirklich mit tiefer Überzeugung, nicht um dich zu trösten. Das würde ich nicht tun. Ich finde, du solltest deinen Seelenfrieden jetzt schließen und die Jahre, die du hast, wirklich in Ruhe und Gelassenheit verleben und dir diese Jahre nicht kaputt machen wegen dieser sehr fernen Angelegenheit. Ich glaube, sagen wir mal so, wenn jetzt dein Ehemann von wo auch immer uns zuhören würde, ich könnte schwören, dass er sagen würde, komm Rosemariechen, ist gut, ist nicht schlimm. Ich glaube, er würde schmunzeln. Ja, siehst du, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ich habe dir ganz ehrlich meine Meinung gesagt, wirklich. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du mir zugehört hast. Sehr, sehr gerne, Rosemarie. Und vielen Dank. Ne? Dann wünsche ich dir alles Gute. Und euch auch. Alles Dankeschön. Gute und mach weiter so. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr, meine Lieben. Hier ist Michael und Michael ist 22. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Damian. Hallo Michael. Um was geht's? Die Leitung ist nicht gut, ich mag schon, ja. Ja, ich bin LKW-Fahrer. Stehst du oder fährst du gerade? Nein, ich fahre gerade, ich bin gerade am Fahren. Das ist nicht so gut. Ja, weiß ich, aber hier kommt jetzt auf der Strecke leider kein Parkplatz. Okay, fangen wir an. Mein Problem ist, ich möchte mich von meiner Frau trennen und weiß aber nicht, wie ich das anstellen soll. Und zwar... Wir haben am 8.8.2008 geheiratet. Ich habe nicht verstanden. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Wann? Am 8.8.2008. 8.8.2008. Ja, genau. Geheiratet. Mhm. Ja, genau. Wir haben ein Mädchen. Ja. Ein wunderschönes Mädchen. Sie ist mit einem Zahn auf die Welt gekommen. Ja. Sie ist jetzt ein Jahr und zwei Monate. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich mich von meiner Ehefrau jetzige trennen soll. Warum möchtest du dich denn von deiner Ehefrau trennen? Weil es im Bett auch nicht so läuft, wie ich es haben gerne wollen würde. Ja. Und ich glaube, wir haben uns ein bisschen, was heißt ein bisschen, wir haben uns auseinandergelegt und meine Gefühle sind nicht die wo ja. ich sie kennengelernt habe. Bist du als Lkw-Fahrer sehr viel unterwegs die Woche über? Ich fahre mal sehr viel und ich habe dann gemerkt, dass unsere Ehe darunter gelitten hat und ich habe damit aufgehört und habe ich hier im Nahverkehr angefangen so zu fahren. Achso, das heißt, du bist schon jede Nacht dann zu Hause oder jeden Tag zumindest? Ja, also ich habe meine Schicht von 2 Stunden und dann sind sie. Falls es ja keine Vollsperrung hier gibt, irgendwo auf der Autobahn. Hast du den Eindruck, dass deine Frau auch nicht mehr so viel empfindet für dich? Nein, aber ich glaube ab und zu oder kommen mir verzweifelt die Gedanken, dass sie mich oder eher, dass sie einen zweiten hat. Das aber dass sie einen zweiten Mann und Kerl hat, aber das würde keiner hinhauen eigentlich. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sag's nochmal. Dass sie einen Mann mit sich mit irgendjemand trifft. Ach so, dass sie fremd geht. Dann die Vermutung hast du. Ja, aber. Ja. Aber ich habe sie schon auch drauf angesprochen und sie sagt, nee, überhaupt nichts, ja. Könnte ich auch nie. Michael, das ist ja ein ganz klarer Sachverhalt. Du liebst deine Frau nicht mehr, so kann man es ja sagen. Ja. Und du möchtest dich von deiner Frau trennen, so kann man es auch sagen. Ja, aber hat mein Kind, dann was ich jetzt auf die Welt gesetzt habe, dafür ein Leben. Ich verstehe, dass das natürlich ein großes Problem ist. Dennoch musst du das offene Gespräch mit deiner Frau suchen und du musst es ihr auch so sagen. Das weiß ich auch. Und ihr müsst dann eine Lösung finden, dass das Kind sowohl Mama und Papa hat, aber dass ihr eben nicht mehr zusammen seid. Du musst es ihr im Prinzip so klar sagen, wie du es mir gerade klar gesagt hast. Aber ich habe Angst davor. Ja. Aber was hilft diese Angst? Da gibt es gar keine Lösung für diese Angst. Du musst es tun. Es kann nicht jemand anders für dich zu deiner Frau gehen und sagen, hier, der Michael will nicht mehr. Das musst schon du machen. Du bist ein Kerl, du musst es machen. Das muss auch eine Frau machen. Ja, aber das kann doch auch nicht sein, dass das alles, was wir uns in der Zeit alles aufgebaut haben, einfach so weggeschmissen wird. Nein, es soll nicht weggeschmissen werden, aber es wird dann aufgelöst werden. Es ist eine von Millionen Ehen, die scheitern oder die sich ausgelebt haben. Da bist du nicht der Erste. Das ist immer traurig, das verstehe ich schon. Es ist traurig, es tut einem weh, man hat ein schlechtes Gefühl. Aber du kannst ja nicht in einer Lüge leben, du willst ja gar nicht mehr in der Ehe sein. Ich kann dir nur raten, Michael, dass du so schnell wie möglich mit deiner Frau klar gegenüber Stellung beziehst. Und was soll ich da meinem Kind später sagen? Der Papa hatte keine Lust auf Mama oder was? Ja, das finde ich besser, als wenn dein Kind mitbekommt, dass diese Ehe auf einer Lüge basiert. Das wird dein Kind irgendwann verstehen. Dass Menschen irgendwann auch wieder auseinandergehen unter Umständen. Das ist normal, das ist auf der ganzen Welt so. Michael, ich glaube, das wird sehr laut jetzt. Ich habe dir grundsätzlich auch alles gesagt, was ich sagen kann. Okay. Ich werde es mal beenden hier, weil das schon sehr starke Nebengeräusche hat. Ja, ist gar kein Problem. Das ist auch ziemlich windig draußen. Ja, aber inhaltlich habe ich auch gesagt, mehr könnte ich dir gar nicht sagen, Michael. Okay. Alles Gute wünsche ich dir und gute Fahrt. Ja, danke schön. Tschüss. Und Respekt an meine Herde. Ciao. Ciao. Hier ist Metin und Metin ist 18. Guten Morgen. Guten Morgen. Metin ist nicht auf der Autobahn. Nee, ich bin nicht auf der Autobahn. Das ist ja beruhigend. Mädchen, um was geht's bei dir? Bei mir, ich bin seit 5 Jahren mit meiner Freundin zusammen gewesen. Und dann habe ich dann auf einmal gehört, dass mein Cousin, also sie mir weggenommen hat. Während ihr noch zusammen wart? Ja. Also ist sie mit deinem Cousin fremdgegangen? Genau. Und am Anfang lief es sehr gut und dann habe ich es überhaupt nicht so erfahren, dass es überhaupt so passiert ist. Von wem hast du das denn erfahren mit meiner Cousine. Aha. Dann lief das alles ganz schnell. Dann kam meine Freundin zu mir und sagte, das stimmte nicht und versuchte sich da rauszureden. habe ich den nicht abgekauft und habe dann meine Cousine geglaubt, weil wer kommt schon zu mir und sagt einfach so, dein Cousin ist mit der und der zusammen. Mhm. Also ich bin mit der seit 5 Jahren zusammen. Mhm. Und das enttäuscht mich immer noch, dass mein Cousin zu mir kommt und sagt, das tut mir leid, also das tut mir immer weh, also ich weiß nicht, was ich machen soll. Also Fakt ist, das stimmt, dass die beiden zusammen sind. Ja. Und wie lange seid ihr jetzt getrennt voneinander? 2 Wochen. Ach, 2 Wochen erst. Mhm. 2 Wochen. Und hat deine Freundin denn mittlerweile zugegeben? Ja, also jetzt hat sie es natürlich zugegeben, weil sie weiß Bescheid, dass ich das alles weiß von meiner Cousine. Also die Cousine hat ja zunächst gesagt, was da los ist, und dann hat dir der Cousin aber auch gesagt, ja, das stimmt. Genau. Also du hast es von den beiden gehört, nicht von deiner Freundin. Genau. Das würde mir auch wehtun, muss ich dir sagen. Das war genau 2 Tage vor meinem Geburtstag. Noch schlimmer. Und 5 Jahre zusammen ist eine irre lange Zeit in deinem Alter. Ihr seid mit 13, da warst du 13, als ihr zusammen kam. Genau, 13. Also ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich hab immer zu dir gehalten. Ich dachte, man kann mit dieser Person eine Zukunft aufbauen. Mhm. Und habe ich auch wirklich mich dran gehalten und gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Ich bin kein Mensch, der von A nach B läuft. Mhm. Hat sie denn, nachdem sie es jetzt zwangsläufig zugeben musste, dir irgendwas mal erklärt, warum? Ja, also sie meinte immer von mir, ich wäre angeblich nicht so gut gewesen, beziehungsweise in der Beziehung mich nicht mal öfter gemeldet, obwohl ich mich fast täglich gemeldet habe. Mhm. Ist sie denn eigentlich so alt wie du? Ja, die ist 1 Jahr älter als ich. Ja. Aber was ich nicht verstehe ist, wieso können Menschen wie mein Cousin mir sowas antun? Mhm. Da gibt es auch keine klare Antwort drauf. Da gibt es keine klare Antwort drauf, Mädchen. Da kann man nur sagen, wenn die beiden sich jetzt verliebt haben, dann... Aber man kann sich nicht in 0,0 also ich denke mal so, das lief schon vor 1 Jahr, also wie ich von meiner Cousine gehört habe, die hatten schon vor 1 Jahr was gehabt zusammen, hinter meinem Rücken. Ja, das ist sehr schäbig. Das ist sehr schlimm, finde ich auch. Gibt's gar nichts zu reden. Wie alt ist der Cousin? Der Cousin, der ist auch 19. Auch 19. Hm. Wie war denn dein Verhältnis bisher zu ihm? Wir waren wie Brüder, also ganz ach ehrlich so, gesagt. So nah. Ich bin immer noch sehr schockiert von ihm. Ah, ich verstehe. Also es ist gar kein weitläufiger Cousin, sondern ganz nah. Ja, genau, von also meiner Mutter Brüder. Die Seite. Mhm. Und das ja, finde ich auch, Mädchen, finde ich auch, dass man dann die Finger von der Freundin, also ihr wart ja auch Freunde sozusagen, kann man ja sagen, dass man die Finger davon lässt. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe jetzt im Leben überhaupt so gemerkt, dass ich lieber die Finger von allen Mädchen lassen soll, weil es bringt ja nichts, wenn ich immer die A-Karte habe. Naja, ich will dir mal sagen, du hast ja schon mal immerhin einige Jahre gute Erfahrungen mit einem Mädchen gemacht. Na klar. Du hast jetzt eine blöde Erfahrung gemacht, die wir alle in anderen Formen auch schon gemacht haben. Mhm. Dass du jetzt im Moment keinen Bock auf Mädchen hast, kann ich gut verstehen. Und ich finde auch verständlich, dass du sehr verletzt bist, sowohl von deinem Cousin als auch von deiner Freundin. Ja. Aber was bleibt einem anders übrig, als diese Verletzung zu akzeptieren? Du kannst es ja nicht mehr verändern. Ja, aber was soll man machen, wenn man diese Menschen täglich halt sieht? Also das heißt täglich, man sieht die halt fast jeden Wochenende. Also das Vertrauen wäre wenn ich du wäre, wäre das Vertrauen zu meinem Cousin natürlich absolut zerstört. Na klar. Also das ist zerstört. Am liebsten wäre ich vor seinen Augen handgreiflich, aber ich bin kein Mensch, der. Nein, das darfst du nicht machen. Nein, das darfst du nicht machen. Bin weil ich auch nicht. Damit löst du kein Problem und du machst dich nur lächerlich. Ja. Nein, nein, das ist es nicht. Geh ihm aus dem, so weit es, ich weiß nicht, wie eng ihr da alle miteinander verbunden seid, geh ihm aus dem Weg, wo du aus dem Weg gehen kannst. Frag dich aber nur noch wie, weil er kommt immer zu nah. Also er meinte, ja, lass uns das vergessen, aber bei mir geht das nicht so einfach. Nein, also, dann kannst du sagen, pass mal auf, wir müssen ja gar nicht weiter drüber reden, aber ich habe erstmal keine Lust, mit dir irgendwas zu unternehmen. Dafür ist einfach jetzt zu viel kaputt gegangen. Da kannst du dir ja schon so ein bisschen Distanz schaffen zu ihm. Mh. Ja, und die Freundin, die ist weg. Die ist weg. Und das tut weh. Das sind 2 Wochen. Das ist natürlich ein übler, böser Schmerz. Aber am besten am besten lenkt man sich bei Liebeskummer und Liebesschmerz ab, indem man ja Dinge tut, dass man das nicht so, dass man nicht immer zu nachdenken muss. Geh ja, aus, treff dich mit anderen Freunden, mach Sachen. Am liebsten, das Beste wäre eigentlich immer schwul werden. Was? Das Beste ist eigentlich in dem Sinne, wenn man nicht auf Mädchen steht, auf Jungs, weil die Jungs versteht man, mit Jungs versteht man sich besser. Ja, aber Mädchen, das kann ja auch in einer Beziehung mit einem Jungen passieren, sowas. Das ist, da bist du auch nicht gerettet vor, auf keinen Fall. Also ich würde dir einfach sagen, jetzt da musst du jetzt durch. Das ist eine schmerzhafte Zeit. Geh auf Distanz zu dem Cousin und zu deiner Ex. Verstehen kann man es nicht wirklich, aber nur ist es passiert und guck nach vorne. Mehr kann man gar nicht machen. Du musst einfach die Zähne zusammenbeißen und durch. Mhm. Und geh aus, lenk dich ab. Wird schwierig sein. Wird schwierig sein, wird aber gehen, sage ich dir. Das schaffst du. Mann, das tut mir leid, Junge. Mach's nicht. Ja, Mädchen, alles Gute wünsche ich dir. Darf ich dir noch Grüße schicken? Ja. Ich grüße Gundel und den Emre. Okay. Und den Gürkan. Alles klar, Mädchen. Ciao. Okay, ciao. Tschüss. Andreas, 34. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Andreas, um was geht's bei dir? Ja, hi. Es geht darum, ja, also ich habe jetzt seit einem Jahr, fast ein Jahr, am 9. April ist ein Jahr mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Wir haben uns in der Therapie kennengelernt, obwohl das eigentlich nicht das Entscheidende ist. Eigentlich ist das Entscheidende, das Sexuelle. Mhm. Also ich habe nicht unbedingt, ich bin 34, aber nicht die großen Erfahrungen gemacht in dieser Welt. Ja. Aber meine Freundin, die ist ja schon sehr bewandert, würde ich sagen. Und die hat auch ihre, ich stehe halt auf SM, sie ist ja die Wut und will auch in der Richtung auch mal, denke ich, bedient werden. Ja. Und sie meint natürlich, was ich ihr gebe, reicht ihr. Was gibst du ihr denn? Ja, was gebe ich ihr? Eigentlich, die normale Liebe halt. Und ich habe ja auch schon ein paar Mal mit ihr auch ein bisschen deftigeren Sex gehabt. Was ich auch selber sehr, sehr anregend fand. Ah, das war schon mal ein guter Anfang. Ja, also... Also, im Klartext, ihr habt Sex miteinander. Ja, auf jeden Fall. Und es gab sogar schon mal ein bisschen krasser, dass du zugelangt hast, so wie sie es möchte. Ja, natürlich. Ja, du bist noch nicht so sehr erfahren, sagst du mir. Nee, überhaupt nicht. Also null. Ich hatte, bevor ich sie kannte, in der Beziehung eigentlich überhaupt keine Erfahrung gehabt. Also keine Sexerfahrung bisher. Doch, Sexerfahrung schon, aber jetzt in dem Bereich, jetzt, dass man jetzt härter ist. Also, ach so, im SM-Bereich. Ganz genau. Ach so. Das war für mich eine Welt, die war für mich gar nicht da gewesen. Ja, aber interessant ist ja jetzt, dass du es mal ein bisschen ausprobiert hast und es dir sogar gefallen hat. Natürlich. Dramatisch wäre, wenn du das jetzt ausprobiert hättest und hättest gemerkt, mein Gott, das finde ich völlig albern, es bringt mir gar nichts. Dann würdet ihr beiden nicht zusammenpassen. Nee, sagst du. Nein, wohl wahr, aber für mich ist das Problem, dieser Punkt zu erwischen. Ich habe immer das Problem, den Anfang zu machen. Das ist mehr oder weniger so zufällig in die Richtung gegangen und... Wie der Anfang für was zu machen? Den Anfang... Ja, für Sex generell oder für Sadomaso? Für Sex generell, für einfach nur in diese Richtung zu bringen. Also das ein bisschen, das ist härter, einfach sie mal wirklich zu fesseln oder sie auch zu schlagen. Ja. Also jetzt nicht hart zu schlagen. Also ja, ich verstehe schon. Mhm. Und aber kann man sich, wenn man neu zusammen ist und ihr seid ja noch relativ frisch und entdeckt das auch noch, kann man sich da nicht so gemeinsam so ranarbeiten? Indem man einfach mal ein bisschen was macht und guckt, wie der andere reagiert. Ich habe immer grundsätzlich das Problem, dass ich meine, ich mache zu wenig für sie. Ach so. Ich habe immer das Gefühl, sie will mehr. Würdest du denn auch mehr wollen und traust dich nicht? Ja. Ja. So ist es wohl. Ja, ich traue mich einfach nicht, ja. Ja, Andreas, dann aber hol die Peitsche raus und dann geht's aber ran an die Buletten. Ja. Gerne. Ich meine, die Voraussetzungen sind ja wunderbar. Sie scheint offensichtlich auch viel zu wollen. Du traust dich nur noch nicht. Aber es gibt doch gar keinen Grund bei dir gehemmt zu sein, denn sie will ja. Ja. Da steht ja Tor und Tür letztendlich für dich offen. Mach doch mal, leg doch einfach mal los. Ja, ich habe immer ein bisschen, ich, ich habe da so ein bisschen Minderwertigkeitskomplex, weil ich meine immer, ja, ich habe nicht Erfahrung, ich weiß nicht genau, ich habe immer das Gefühl, es muss ein Ablauf da sein. Nee, und muss gar nicht. Ja. Weiß sie, dass du da noch nicht so erfahren drin bist? Ja, das weiß sie. So, wunderbar. Und dann sie sagt auch immer, so wie es ist, ist es okay. Na, also, was willst du? Aber trotz alledem finde ich, es ist zu wenig. Trotz alledem machst du dir einen Kopf. Ja. Ne? So, aber einen sehr großen Kopf. Ja, und was tut man dagegen? Da tut man Folgendes dagegen, indem man versucht, einfach diese Gedanken nicht mehr so ins Bewusstsein zu kommen und man handelt. Man legt einfach mal los. Du musst nicht immer den gleichen Ablauf machen. Nee. Du kannst mit ihr, wenn sie erfahren ist, dann kannst du mit ihr experimentieren. Ja. Wenn du zu weit gehst, dann wird sie dir schon sagen, nee, komm, das mag ich nicht. Lass dich mal völlig gehen. Ja, also ich habe immer das Problem, den Anfang zu machen. Dann es läuft dann wieder darauf hinaus, dass wir diesen Normalo-Sex machen. Mhm. Natürlich, der kommt sehr oft auch vor und der ist auch super. Ja. Und ich denke auch, dass ihr das gefällt. Aber was habt ihr denn bisher noch nicht gemacht in Sachen SM? Was wir noch nicht gemacht haben? Mhm. Also gefesselt habt ihr euch schon, sagst du. Du hast schon. Also sie gefesselt. Du hast sie gefesselt, weil sie gerne die devote Rolle hat. Ja, so, auf jeden Fall. Dann hast du. Da sind die Rollenverteilungen ganz klar eigentlich. Okay. Dann. Und gefesselt natürlich und auch mit Atementzug auch. Ja. Und würgen. Also, das seid ihr aber schon ziemlich weit vorangeschritten. Ja, aber das ist. Diverse das Wachs. Ein Jahr zusammenfasst und das ist erst, sag mal, viermal haben wir das gemacht. Mhm. Dann knüpf doch einfach da an, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Mhm. Denk dir vielleicht noch was aus, was du, ich weiß nicht, ob du schon mit Wachs was gemacht hast oder ob du. Doch, das habe ich auch schon gemacht. Aber mit den verkehrten Kerzen, da hat es richtig weh getan, ja. Ja, also da ist ja schon, du, also bist ja da schon ein bisschen professionell jetzt. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Na gut, aber du hast es schon mal gemacht und es ist keine fremde Welt für dich. Da musst du dich einfach irgendwie in den Hintern treten. Da musst du loslegen. Wenn du Bock hast, dann fang einfach an. Mach. Weil ich finde es einfach, die Grundvoraussetzungen sind ideal für euch beide. Eigentlich schon, ja. Hast du. Ist vielleicht zu die Wut, sie sollte mich mal ab und zu in den Arsch treten. Ah. Du hast gar nicht nur Spaß an der Rolle des Dominanten. Ja, vielleicht. Ich denke mir schon, dass sie mir ab und zu auch mal so diesen. Ja, dann sag ihr das geben mal. Muss, damit ich auch in die Richtung gehe. Also. Dann sag ihr das doch mal. Auch da muss man und kann man gut reden vorher. Dann könntest du auch mal vielleicht in einen Shop gehen und ja einige Accessoires kaufen, die du vielleicht noch nicht hast und sie damit überraschen. Da gibt's ja auch diverse Dinge, du weißt schon. Ja, ich weiß. Ja. Wir waren einmal auf so einer Party gewesen, das war hier auf die KitKat in Köln. Ja, Mensch, du bist ja der absolut der Insider. Nein, hallo, das war für mich sowieso die Offenbarung total gewesen. Weil, das habe ich schon nie erlebt. Nein, KitKat. Und das war so geil. Ja. Und ist ja jetzt wieder im März, ist ja auch wieder eine. Ja. Und da wollen wir auch wieder hingehen. Ist das eine Sexparty? Für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das ist eine öffentliche. Nein, es ist keine Sexparty. Nein. Eine öffentliche Party, wo es auch zur Sache geht, sagen wir so. Ja. Ja. Hör mal, Techno-Party, aber auch mit Piff. Mit was? Mit Pfiff. Mit Pfiff, ich habe gerade mit Piss verstanden, mit Pfiff, natürlich, ja, mit Pfiff, ja, ja, natürlich, ja. Mensch, Adi, ich muss dir nur wirklich nichts mehr sagen, das merke ich. Nein, aber trotz alledem bin ich doch, ich weiß nicht, wie sich das jetzt anhört, aber ich bin trotzdem noch sehr gehemmt, dass diese Dominanz auszuüben. So, da muss ich ja sagen, dann überwindet man die Hemmung, indem man immer wieder das tut, worin man sich gehemmt fühlt. Nach dem 10. und nach dem 15. und 20. Mal ist die Hemmung weg. Wenn du Bock hast, auch mal die devote Rolle einzunehmen, sag ihr es und testet das mal aus. Mhm. So. Ein Mann, ein Wort, okay? Okay. Andreas. Ja. Viel Spaß bei den diversen Partys. Ich danke dir, ne? Tschüss. Und doch, mach noch immer weiter so, ne? Sehr gerne. Ja. Sehr gerne, Andreas. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist die Ingeborg. Und die Ingeborg ist 66. Guten Morgen, Ingeborg. Ja, guten Morgen. Ingeborg, um was geht's denn bei dir? Ja, ich wollte noch anknüpfen an das Thema Essen. Ja. Ich bin von Südafrika zurückgekommen, von meiner Tochter. Mhm. Und die lebt dort. Die lebt dort, ja. Und ich habe mit großer Begeisterung immer gerne Fleisch gegessen. Ja. Und das Übliche halt, alles, was so schön dick macht, ne? Meine Tochter war dann ganz rigoros. Ich durfte unten also nichts mehr in der Richtung essen. Ich musste mit ihr die Rohkost beginnen. Oh. Und sie hat mir dazu ein Buch gegeben, ja, zu lesen. Und das war für mich sehr aufschlussreich. Ja. Und dann habe ich mich auch wirklich sozusagen überreden lassen und habe da hier mit ihr dann diese Rohkost gegessen. Wie hieß das Buch? Das war jetzt 6 Wochen lang. Wie hieß das Buch? Also ich war 8 Wochen unten. Ja. Davon habe ich dann fast 7 Wochen also mit ihr diese Rohkost gegessen. Ja, das hattest du vorher, das hattest du vorher in dem Buch gelesen. Ja, ich hatte vorher im Buch gelesen. Ja. Wie heißt denn das Buch? Das ist vom Helmut Wandmarker. Ah, so, Rohkost. Der ist 94 Jahre alt geworden, ja, und der hatte im Krieg schon ziemlich viel mitgemacht, ja, gehabt, ne? Und hat sich dann mit der Rohkost komplett kuriert. Also ja? Rohkost heißt, man darf nichts kochen. Man isst, ja, genau. Man isst Früchte. Man isst Früchte. Darf man auch eine Möhre essen? Ja, doch. Alles auch. Kann man essen. Also, alles, was roh ist, kannst du essen. Also Gemüse, ja? Und Früchte. Und was dir schmeckt halt. Ne? Wird man denn da auf Dauer nicht krank von? Fehlt einem da nicht etwas? Nein, wenn du Früchte isst, dann fehlt dir nichts im Grunde, ja? Ja, also der Wandmarker, der hat 30 Jahre lang nur Früchte gegessen. Darf man denn auch Nüsse essen? Alles, Nüsse kannst du essen, alles kannst du essen. Gut, da ist ja dann auch viel Fette und sowas. Ja. Fett kriegst du auch über die Avocado zum Beispiel, ne? Stimmt. Ich bin noch nicht so bewandert. Aber was ich sagen wollte ist, ich hab praktisch, also für auch Leute, die da zuhören, ich habe 6 Tabletten nehmen müssen, und zwar für eine Beta-Blocker fürs Herz, ja, dann eine für die für noch einmal eine Herztablette, dann noch einmal eine Zuckertablette, und dann zum Mittag dann eine Blutverdünnungstablette und am Abend dann eine Blutfetttablette sozusagen, und wieder eine Zuckertablette, ja, also insgesamt 6 Tabletten pro Tag, ja, und ich habe dann nach der ersten Woche Rohkost habe ich die Tabletten einfach abgesetzt und ich kann dir sagen, mir ist es besser gegangen als wie je mit Tabletten. Ach, ja, bis heute, ich habe kein Herzflimmern mehr, ich habe keine Rhythmusstörungen mehr, also das ist ja ich habe wirklich nichts und ich habe insgesamt habe ich 7 Kilo abgenommen. Das ist ja doll. 6 Wochen sagst du, machst du es? In 6 Wochen jetzt. Ja, ne? In 6 Wochen. Und das wollte ich eigentlich den Leuten sagen, die ziemlich verzweifelt oft sind, wenn sie so eine Krebstherapie oder was machen müssen. Die sollen einfach hergehen und nur Früchte essen. Ja. Einfach Früchte essen, egal was. Oder Gemüse. Ja, ne? Oder Gemüse, aber nicht kochen. Früchte. Also wenn man Krebs hat, dann soll man zuerst einmal eine Woche sozusagen hungern, regelrecht hungern, nur mit Wasser, und dann Früchte essen, richtig nur Früchte essen. Ja. Und dann bildet sich der Krebs angeblich laut diesem Wandmarker, also zurück, ja, und zwar in enormem Maße. Ja. Hast du denn nicht mal Lust auf mal was schön warm gekochtes, auf einen Topf Spaghetti doch, oder so? Man isst vor allem auf Fleisch, habe ich Lust. Ne? Ja. Ich könnte ständig denke mir, ich möchte verhackert Brot essen. Ja, oder, genau. Du hast so ein wunderbaren Dialekt. Du kommst aus Bayern oder Österreich. Ja, aus Österreich. So, und da gibt es ja nur fantastisches Essen. Da muss es dir doch im Munde zusammenlaufen. Ja. Und das ist ganz schlimm für mich. Also man möchte gar nicht glauben, wie man vom Essen oder vom gekochten Essen abhängig ist. Glaube also ich habe nie gewusst, dass ich da süchtig bin. Ich habe nie groß getrunken, ich habe nie groß irgendwie. Ingeborg, ich muss ganz unhöflich sein, die Sendung ist gleich rum. Du hast das Wichtigste gesagt. Ich danke dir sehr herzlich und schöne Grüße nach Österreich. Tschüss. Ja, danke, ja. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht.